Die Frage, ob und wie man mit Gewalt zum Frieden gelange, hat die gesamte Weltgeschichte beherrscht. Kriege wurden begonnen, um einen besseren Frieden als den bestehenden herbeizuführen. Bürgerkriege wurden ausgelöst, um einen besseren inneren Frieden als den vorhandenen zu bekommen. Die ganze Weltgeschichte könnte unter dem Motto stehen, mit Gewalt zum Frieden. Von solchen Kriegen, dem täglichen Brot der Weltgeschichte, handelt diese Sendung nicht. Sie handelt vom Irrationalen. Ob nun der Kreuzzugsgedanke zu entsetzlichen Blutbädern führte, ob Thomas Münzer und die Wiedertäufer während der Bauernkriege Blutbäder anrichteten, ob Robespierre die Guillotinen zu Massenmordinstrumenten machte, ob im 19. Jahrhundert aus dem harmlos idealistischen Pathos Proudhons der anarchistische Terror erwuchs, ob man an das NS-Reich erinnert, wo nächtliche Fackelzüge, Fahnenaufmärsche und feierliche Jugendweihen mit Massenmord einhergingen, ob in unserer Zeit führende Repräsentanten unserer politischen und wirtschaftlichen Ordnung ermordet wurden, die Geschichte wiederholt sich nicht im Sinn einer Wiederkehr des Immergleichen. Aber da die Menschen dieselben geblieben sind, gibt es erstaunliche Parallelen. Und immer wieder zeigt sich in ähnlicher Form das Gleiche. Bester Wille, manchmal irrational geprägt, oft rein irrwitzig und ein Ergebnis, bei dem die ursprüngliche Absicht auf den Kopf gestellt ist. Ein hohes Ziel im Sinne der Täter, im Grunde der Friede in einer Welt, die besser sein soll als die bestehende. Selig sind die Friedfertigen, denn das Himmelreich ist ihrer. Dieser Satz aus der Bergpredigt des Jesus von Nazareth könnte als Motto über ungezählten religiösen und politischen Bewegungen stehen. Ebenso ungezählt sind die Gewalttaten und Morde, die unter diesem Motto begangen wurden. Dies ist eine Tatsache, die sich durch die gesamte Weltgeschichte wie ein roter Faden zieht. Staaten haben um des inneren Friedens willen entsetzliche Gewalttaten begangen. Ein prominentes Beispiel dafür unter vielen ist die stalinistische Sowjetunion. Aber auch Einzeltäter oder kleine Gruppen haben um eines anderen Friedens als des bestehenden willen Mordtaten begangen. Schließlich haben politische und religiöse Schwärmer unter der Devise »Dein Reich komme« furchtbare Gräueltaten und Morde verübt. Das Thema ist so umfassend, dass man praktisch blind in die Kiste der Geschichte greifen kann, um einen Anfang zu finden. Die Französische Revolution ist ein besonders krasses Lehrstück dafür, wie eine ursprünglich vernünftige Idee durch Schwärmerei zu Terror und Schrecken führen und schließlich scheitern kann. Die Aufklärungsphilosophen, besonders in Frankreich, wie Voltaire, Rousseau und viele andere, die in den literarischen Salons den Schriftsteller- und Philosophenzirkeln Karriere machten, denken nicht an Guillotinen. Während die Regierung jedes Buch beargwöhnt und Spitzel in Druckereien schickt, während Zöllner an den Grenzen nach Zeitschriften und Broschüren fahnden, sind die Salons in der Hauptstadt Sammelpunkte verbotener Nachrichten, Gerüchte, Wahrheiten.